Es war stiller geworden beim Essen und seine Mutter musste nicht mehr so viel kochen. Das merkte man, wenn zwei Esser weniger da waren. Sein ältester Bruder war zu seiner Großmutter gezogen und sein zweitältester Bruder hatte sich von zu Hause losgesagt. So hieß das. Genau an seinem 18. Geburtstag hatte er seinem Vater gesagt, dass er sich von ihm und von seiner Mutter lossage. »Mach, was du denkst«, hatte sein Vater geantwortet. Er hatte mit so etwas gerechnet, weil sein zweitältester Bruder immer klüger sein wollte als er. Er würde schon sehen, was er davon hatte. Ungestraft sagte sich niemand von seinen Eltern los. Es war aber eine Frechheit, dass er weiterhin von ihnen Geld haben wollte, solange er noch zur Schule ging. »Von mir bekommst du kein Geld«, wies sein Vater ihn zurecht. »Du bist nach dem Gesetz verpflichtet, mir Geld zu geben. Ich bin verpflichtet, dich rauszuschmeißen. Wenn du hier nicht bleiben willst, hast du hier nichts zu suchen. Das ist eine Verletzung meiner Privatsphäre nach dem Gesetz.« Sein Vater musste aber trotzdem das Geld bezahlen. Sein Bruder zeigte ihn bei der Schulbehörde an. Da hätte sein Vater entlassen werden können, weil er nicht mehr würdig war, als Lehrer zu arbeiten. Ein Lehrer durfte seine Kinder nicht gegen die Interessen des Staates erziehen, weil ein Lehrer Vorbild sein musste für die anderen Eltern. Sein Bruder erzählte aber bei der Schulbehörde, dass sein Vater seine Kinder anders erzog, als es der Staat wollte. Sein Vater vertrat Ansichten zu Hause, die er in der Schule nicht hätte vertreten dürfen. Und Unterhalt wollte er ihm auch nicht zahlen, obwohl er dazu verpflichtet war. Ohne das Geld seiner Eltern würde er nicht die Schule beenden können und ohne den Schulabschluss konnte er nicht Offizier werden. Aber der Staat wollte doch, dass er Offizier wurde. Da musste sein Vater sich bei der Schulbehörde rechtfertigen. Er musste sich klug verteidigen, wollte er seine Arbeit nicht verlieren. Das war nicht leicht, weil bekannt war, dass sein Sohn dem Staat zuverlässig dienen würde, aber von ihm war das nicht bekannt. Von ihm war eher bekannt, dass er wiederholt den Staat kritisiert hatte, sogar vor Schülern. Sein Sohn hingegen hatte sich immer für den Staat ausgesprochen und das bewies er auch mit einem hohen persönlichen Einsatz, indem er Offizier wurde. Außerdem stand das Gesetz auf der Seite seines Sohnes. Da gab es nichts dran zu rütteln. Nus Bruder hatte seinen Eltern einen Brief geschrieben, in dem er ihnen erklärte, weshalb er sich von ihnen losgesagt habe. Er wollte, trotzdem er sich von ihnen losgesagt habe, dass sie ihn verstünden. Er könne seine Kindheit nicht vergessen und er wolle Abstand gewinnen von dieser Kindheit. Vielleicht wäre nach einigen Jahren ein gutes Verhältnis wieder möglich. Einzig seine Mutter täte ihm leid. Seine Mutter könne am allerwenigsten für diese Entscheidung. Er hätte aber keine andere Möglichkeit, als sich so zu entscheiden, weil mit seinem Vater kein Reden war. Er habe immer gehofft, mit seinem Vater über seine Kindheit reden zu können. Vielleicht wäre dann, wenn sein Vater einsehen würde, dass er einiges verkehrt gemacht habe, diese Entscheidung nicht notwendig gewesen. Ihm selbst sei diese Entscheidung nicht leicht gefallen und er habe sie sich reiflich überlegt. Anschließend warne er seinen Vater, seine Geschwister weiter so zu behandeln, wie er sie bisher behandelt habe. Das würde nicht ohne Folgen bleiben. Es gebe Gesetze in diesem Staate, die Kinder schützen würden, auch wenn er das scheinbar nicht wisse. Als Lehrer solle er sich schämen, seine eigenen Kinder zu schlagen. Es stimme auch nicht, dass dies in jeder Familie üblich sei. Er habe inzwischen Familien kennengelernt, in denen das nicht üblich sei. Aber sein Vater wisse ja sowieso alles besser, deshalb habe es eigentlich keinen Sinn, ihm das zu sagen. Auch würde es seinem Vater sicher leichter fallen, ihn zu vergessen, als es ihm, seinem Sohn, möglich sei. »Wenn seine Mutter ihm leid tat, hätte er ihr mehr helfen können«, kommentierte Nus Vater zunächst. »Aber er ist nur gekommen, um seine dreckige Wäsche abzugeben. Seine Wäsche zu waschen, war seine Mutter gut genug. Aber helfen? Mit helfen war nichts mehr. Dazu war sich der Herr Graf zu fein. Der Herr Graf muss lernen, der Herr Graf muss Schach spielen. Aber uns Vorwürfe machen, das kann er.« Nus saß mit seinem Vater am Tisch und hörte ihm zu. Sein Vater war sich sicher, dass sein Bruder diesen Brief einmal bereuen würde. »Wir haben Zeit und können warten«, sagte er. »Einmal wird jeder vernünftig. Manche brauchen eben etwas länger Zeit, bis sie vernünftig werden.« Erzählte sein Vater von diesem Brief dann nur in Andeutungen. »Was da drin steht, wenn du das wüsstest, was er sich da erlaubt hat, das hat sich bisher niemand erlaubt. Solch ein Brief konnte nur in einem verwirrten Kopf entstehen. Schade eigentlich, dass er nicht mehr gelernt hat. Da müssen wir warten, bis er selbst Kinder hat. Dann kann er zeigen, dass er es besser macht. Da rackert man sich ab und sieht zu, dass die Kinder groß werden. Und wie dankt er es einem? Das muss er noch lernen, was es heißt, dankbar zu sein. Aber solche hat der Staat gern, die ihre eigenen Väter anzeigen. Die können Offizier werden. Nu erinnerte sich, wie sein Bruder seine Sachen geholt hatte, am Abend, bevor er sich von seinen Eltern lossagte. Seine Eltern waren im Theater gewesen. Nu hatte ihm geholfen, seine Bücher und Schachspiele und seine Koffer in den Hof zu tragen und auf den Hänger zu stapeln, den sein Bruder mit dem Moped zu Hulker und Isegrim fuhr, wo er einige Zeit wohnte. Dass er gerade dorthin fuhr, war vielleicht auch, um seinen Vater zu ärgern. Mit all den Leuten, mit denen sein Vater zerstritten war, verstand er sich besonders gut. Wenig später heiratete sein Bruder, und zwar eine ehemalige Schülerin seines Vaters. Deshalb konnte sein Vater zu den Eltern der Schülerin fahren und mit der Schülerin selbst sprechen und sie vor seinem Bruder warnen. Der wäre nicht zuverlässig, der wolle sie nur ausnutzen, den sollte sie lieber nicht heiraten. Die Schülerin heiratete seinen Bruder aber trotzdem und seine Eltern luden sie zur Hochzeit nicht ein. »Was gedenkst du nach dem Essen zu tun?«, fragte Nus Vater. Nu überlegte. Eigentlich brauchte er am Sonntagnachmittag nur selten zu arbeiten. »Ich weiß noch nicht«, antwortete er. »Was ist mit Nägeln? Nägel hast du lange nicht gerade geklopft, oder irre ich mich?« Er irrte sich nicht. Nu hatte schon ewig keine Nägel mehr gerade geklopft. Das war eine Arbeit, um die er sich gern drückte. Nur weil sein Vater Geld sparen wollte, weil Nägel so teuer waren und es sie nicht ständig zu kaufen gab, musste er die rostigen, krummen Nägel gerade klopfen. Sein Vater stellte ihm die Büchse mit den Nägeln hin. »Von denen die Hälfte«, sagte er. Nu stöhnte. »So viele. Dann würde er den ganzen Nachmittag arbeiten müssen.« »Gut. Ich gebe dir einen kleinen Anreiz. Du bekommst für jeden gerade geklopften Nagel einen Pfennig.« Damit musste Nu zufrieden sein, weil die Nägel gerade klopfen musste er sowieso. Er nahm einen Nagel in die linke Hand, legte ihn auf den Eichenklotz, die Krümmung nach oben. In der rechten Hand hielt er den Hammer. Er wartete, bis sein Vater gegangen war. Dann hob er den Hammer ein wenig und ließ ihn auf den Eichenklotz fallen, ohne auf den Nagel zu schlagen. Er konnte arbeiten, arbeiten, arbeiten, und die Arbeit nahm nie ein Ende. Beton mischen, Steine tragen, Sand sieben, Holz holen, Splitter hacken, Schuppen streichen, Splitter hacken, Holz holen, Sand sieben, Steine tragen, Beton mischen. Beim Steine tragen musste er Handschuhe anziehen. Die Handschuhe waren rau vom trockenen Mörtel. Ohne Handschuhe riss er sich die Hände auf. Die Handschuhe rieben an den Händen. Das tat in den Zähnen weh. Ja, in den Zähnen. Das war auch etwas, das er nicht sagen durfte, weil das wäre wieder gesponnen gewesen. In den Handschuhen schwitzten die Hände. Weich und feucht wurden sie da. Er trug die Steine durch den Garten über die Bohle hinweg, unter der sein Vater den Schiefer abhackte. Sein Vater hackte den Schiefer ab, während er über ihn hinwegging, mit einem Stein in den Händen. Ein Stein war ihm schon aus den Händen gerutscht, im Garten. Da hatte er gerade noch die Beine spreizen können, sodass ihm der Stein nicht auf die Füße gefallen war. Die Steine waren schwer, so viel wie 4 Ziegelsteine wogen die. Der Stein würde seinem Vater auf den Rücken fallen oder auf den Kopf. Er würde nichts dafür können, wenn ein Stein ihn aus den Händen rutschen würde. Das würde ein Unfall sein. Ein Unfall war ein Unfall. Beim Holzhacken wollte Nu sich selbst einen Unfall zufügen. Er wollte ausrutschen mit dem Beil und sich in die Hand hacken. Dann würde er ins Krankenhaus gefahren werden. Dann würde er keine Tracht Prügel bekommen dafür, dass er versucht hatte, Wein zu trinken. Er hatte wirklich nur gekostet von dem Wein. Geschmeckt hatte der Wein nicht. Er legte das Holz auf den Hackeklotz, hielt es mit der linken Hand fest und schlug mit dem Beil zu. Seine Hand aber zog er zur Seite. Es war nicht einfach, sich in die Hand zu hacken. Es war gemein, so oft arbeiten zu müssen. Aus der Schule kommen, arbeiten, aufstehen, arbeiten, Mittagessen, arbeiten. Die Arbeit hast du nicht erfunden. Nein, hatte er nicht. Er lief oft zur Toilette, weil er Durchfall hatte, wie er behauptete. Auf der Toilette hatte er unter dem Spiegel einige Abenteuerhefte versteckt. Unter seinem Bett hatte er auch Abenteuerhefte versteckt. Die las er mit der Taschenlampe unter der Bettdecke und im Mondschein, nachdem ihm sein Vater die Taschenlampe weggenommen, die Taschenlampe konfisziert hatte, hieß das. Mit Leseverbot konnte ihn sein Vater nicht bestrafen. »Ich gehe Holz holen«, sagte er dann und las im Holzstall. »Mach das Werkzeug sauber. Oder willst du den Mörtel abkratzen, wenn er fest ist? Das willst du auch nicht.« Erst musste er mit dem Spachtel die Schaufel abkratzen, dann die Schaufel mit dem Handfeger abwaschen. »Es ist ja bald Feierabend«, tröstete sein Vater ihn. Es war aber auch schon dunkel. Manchmal tröstete sein Vater ihn. Er schmeichelte ihm sogar. »Du bist doch schon groß. Du kannst doch schon helfen. Wer soll mir denn sonst helfen, wenn nicht du? Meinst du, das kann noch jemand in deinem Alter so arbeiten wie du? Was meinst du, wie froh du später sein wirst, dass du arbeiten gelernt hast? Da schmeckt doch das Essen erst, wenn man müde vom Arbeiten ist. Morgen Nachmittag brauchst du nicht zu arbeiten.« Aber morgen Vormittag. Ein Vormittag begann 7 Uhr früh, weil es am Mittag zu heiß war zum Arbeiten. Er hielt den Nagel am Kopf fest. Er presste den Kopf des Nagels in ein Bohrloch im Eichenklotz. Jeder Schlag auf den Nagel rötete seine Fingerkuppen, die anschwollen. Die Krümmung wurde ein wenig flacher. Die flache Krümmung ließ sich aber schwerer klopfen, weil der Nagel leichter zur Seite kippte. Einige Nägel waren gekrümmt wie Spiralen. Die sortierte er aus und warf sie später in den Müllkübel, in die Asche, wo sie nicht zu sehen waren. Sich auf die Fingerkuppe zu hauen, war auch kein Vergnügen. 3-mal auf die Fingerkuppe hauen, gleich 3 Pfennige verdient. Oben im Regal lag der Totenkopf. Den hatte der alte Penz seinem Vater geschenkt. Der alte Penz ritt auf einem Besen über den Bahnsteig, weil Fasching war. Und ein Kopftuch hatte er sich über die Glatze gebunden. Der alte Penz war Weichensteller. 3-mal am Tag musste er die Weichen stellen, so oft kamen 2 Züge auf dem Bahnhof an. Der Chef des Bahnhofs war der Vorsteher. »Weißt du, was eine Vorsteherdrüse ist?«, fragte der alte Penz. »Frag mal deinen Vater, was eine Vorsteherdrüse ist.« Das war ein unanständiges Wort, wie Homo. Homo hatte Nu zu seinem Bruder gesagt. Da hatte ihm sein Vater erklärt, dass Homo Mensch hieß, und das sagte man nicht zu einem Mann. Dem alten Penz durfte er helfen, ein Grab auszuschaufeln, für Herrn Pinkutz. Herr Pinkutz hieß bei seinem Vater nur Kartoffel-Pinkutz. Herr Pinkutz hatte sich aufgeregt, dass sein ältester Bruder 2 Beutel Kartoffeln nach Hause tragen musste, als ob das zu schwer war. Herr Pinkutz lag aufgebahrt in der Leichenhalle. Der alte Penz schraubte den Sarg auf, um Nu die Leiche zu zeigen. »Hast du noch nie eine Leiche gesehen?« »Musst du gesehen haben.« Der Leiche war der Mund eingefallen, der grinste. Das kam, weil die Zähne fehlten. Die Leiche sah aus, als würde sie jeden Moment aufspringen. Das war unheimlich. Vielleicht merkte Herr Pinkutz, dass sie ihn ansahen. Der Totenkopf im Regal grinste auch. Der hatte noch Zähne. Das war eigentlich nicht erlaubt, einen Totenkopf aufzubewahren. Aber sein Vater konnte immer sagen, er bräuchte den Totenkopf für den Unterricht, für Studienzwecke. In der Schule stand ein Gerippe. Dem banden sie ein langes Stück Kreide vor das Becken. Das war der Schwanz. Dem Gerippe waren die Knochen nummeriert und die Rippenenden rot angestrichen. Und das Gebiss schnappte auf und zu. Das klapperte, wenn man das Gerippe schüttelte. Mit der Hand des Gerippes konnte man sich die Haare kämmen und man konnte sich die Hand auf den Kopf legen. Dann war das Gerippe ein Priester und sagte, »Friede sei mit dir, mein Sohn.« Jedenfalls war es in der Werkstatt nicht so heiß wie draußen. Es war sogar kühl und Nu fror an den Beinen. Er schlug mit dem Hammer nach einer fetten Fliege, nach einer fetten Schmeißfliege, deren Flügel rot und grün schillerten. Einmal ging jede Arbeit zu Ende. 34 Pfennig hatte Nu sich verdient. Nu wurde älter. Das ließ sich nicht vermeiden, weil er nicht tat, was er seinen Eltern angedroht hatte, dass er in die Bude springen würde. »Wir holen dich aber nicht heraus«, antwortete sein Vater. »Noch einen suchen wir nicht. Das hast du wohl von deinem Bruder gelernt, dass du glaubst, uns damit Angst einjagen zu können. Wenn ihr bei uns nicht bleiben wollt, bitte, wir zwingen niemanden, bei uns zu bleiben.« Nu stand dumm da mit seiner Drohung. Er wusste gar nicht, wo er in die Bode springen konnte. Er hatte sich vorgestellt, den Hang hinunterzuspringen, der vor ihrem Haus begann und an dessen Auslauf die Bode floss. So steil war der Hang aber nicht, dass er ihn hätte hinunterspringen können. Nur über der Höhle fiel der Hang steil ab, doch nur ein kleines Stück, das hätte nicht gereicht. Dort war ihm die Gasflasche vom Handwagen gerollt. Der Handwagen war umgekippt. Er hätte die Straße entlang fahren müssen, nicht den schmalen, steilen Weg, aber dazu war er zu faul gewesen. Er dachte, die Gasflasche würde explodieren. Sie blieb aber vor dem Stamm einer Esche liegen und explodierte nicht. Nu lief nach Hause, seinen Vater zu holen. Sein Vater verstand erst nicht, was passiert war, dann beruhigte er ihn sogar. Wenn die Gasflasche nicht gleich explodiert war, würde sie jetzt auch nicht mehr explodieren. Trotzdem getraute sich Nu nicht, die Gasflasche zu holen, das musste sein Vater tun. Sein Vater hatte nicht einmal mit ihm geschimpft. Wenn etwas sehr Schlimmes passierte, schimpfte er nicht einmal. Als nur etwas Glut in den Kohlenkasten gefallen war und das Papier im Kohlenkasten zu brennen begann, war das genauso gewesen. Nu hatte die Asche herausnehmen wollen, da war das passiert. Er versuchte, das Feuer zu löschen mit einem Topf Wasser, aber das dauerte zu lange. Er lief mit dem Topf in der Hand in die Stube, wo sein Vater saß. Sein Vater bekam das Feuer schnell gelöscht. Danach redete sein Vater ihm gut zu. Das kann schließlich jedem einmal passieren. Seine beiden älteren Brüder hatten einmal Bretter auf die Schienen gelegt und den Zug zum Entgleisen gebracht. Nu hätte gern gewusst, ob sie da eine Strafe bekommen hatten. So viele Tracht Prügel, wie da nötig gewesen wären, konnte vielleicht nicht einmal sein Vater erteilen. Nu kam in das Alter, in dem er noch frecher wurde als früher. Er konnte tatsächlich noch frecher sein. Eigentlich war er nur noch frech. Seine Mutter schimpfte mit ihm, weil er die Schuhe nicht abklopfte, bevor er auf das Linoleum im Flur trat. Er hätte gar nicht auf das Linoleum treten müssen, weil vor dem Linoleum die Steintreppen lagen, auf dem die Dreckspuren nicht zu sehen gewesen wären, aber prompt musste er auf das Linoleum treten, obwohl er wusste, dass seine Mutter gerade sauber gemacht hatte. Als sie schimpfte, antwortete Nu, dann sag es doch, sag es ihm doch. Vielleicht bekomme ich dann wieder eine runtergehauen, aber das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Das war, nachdem er seinem Vater mit dem Beil gegenübergestanden hatte. Sein Vater drohte ihm, er würde ihn auch jetzt noch ins Heim stecken lassen, wenn das so weitergehen würde mit ihm. Nu antwortete darauf mit einer frechen Antwort, schlimmer als hier kann es im Heim auch nicht sein. Damit, ihn ins Heim stecken zu lassen, hatte sein Vater ihn lange genug einschüchtern können. Das war jetzt vorbei, sollte er doch. »Du wirst dich noch einmal schämen für das, was du jetzt redest«, antwortete sein Vater. Die Antwort, auf den Tag kannst du lange warten, verkniff er sich. Er brauchte gar nicht zu antworten, dann hatte er noch am ehesten seine Ruhe. Er brauchte überhaupt nicht mit seinem Vater zu reden. Einmal redete er 4,5 Monate nicht mit seinem Vater und sein Vater mit ihm auch nicht. Das war Rekord. Sie sagten sich nicht einmal guten Tag. Nur zählte schon die Wochen und dann die Monate, die er nicht mit seinem Vater redete. Was sein Vater konnte, konnte er auch. Dann war eben Funkstille zwischen ihnen. Dann redeten sie wieder miteinander. Aber wie? Nu lachte jetzt sogar, wenn sein Vater ihn ansprach. »Eigentlich willst du doch mit mir reden«, sagte sein Vater ihm. Nu nickte und lachte, obwohl er sagte, das muss nicht sein. Sein Vater trat freundlich auf ihn zu und boxte ihm freundlich an den Arm. Nu zog die Schultern ein und drehte sich weg von seinem Vater. Er wunderte sich selbst, dass er zusammenzuckte, obwohl sein Vater ihm freundlich gegenübertrat. Sein Vater brauchte nur die Hand zu heben, um sich übers Haar zu streichen, da zuckte er zusammen. Allmählich verstand Nu, dass sein Vater auch feige war. Wäre er nicht feige gewesen, hätte er nicht diese Geschichte erzählt. Er hatte an der Bushaltestelle gestanden, als ein, wie er sagte, 16-jähriger Bengel auf ihn zukam, der ihn offenbar verprügeln wollte. Er kannte den Bengel gar nicht. Der war einen Kopf größer als er. »Und niemand steht dir bei«, sagte sein Vater, »niemand. Wenn du wirklich in Not bist, hilft dir keiner. Da gucken alle bloß zu.« Nur eine ältere Frau war schließlich mit dem Regenschirm auf den Bengel zugegangen und hatte ihm Mores gelehrt. »Da muss erst eine alte Frau kommen. Vorher passiert nichts.« Sein Vater kam gar nicht auf den Gedanken, dass er sich allein hätte wehren können. Wenn es ihm selbst an den Kragen ging, hatte er offenbar Angst. Und solch eine Geschichte erzählte er auch noch. Sein Vater blieb ihm ein Rätsel. So schnell wie er zuschlagen und ihn anschreien konnte, so schnell klopfte er ihm auch auf die Schulter und fragte, ob sie Fußball oder Schach spielen oder deutsches Kaufmannstalent spielen wollten. Deutsches Kaufmannstalent war DKT. Da konnte man Häuser und Hotels und Straßen kaufen und sich ins Gefängnis würfeln und Geld scheffeln. Das war der reinste Kapitalismus. Weil es bei ihnen keinen Kapitalismus gab, mussten die Städte anders heißen. Aber München oder Hamburg oder Köln durften sie auch nicht heißen, weil, wenn Kontrolle gekommen wäre von der Polizei, dann hätten die das gegen seinen Vater verwenden können als Beweis, dass er ihren Staat nicht ausstehen konnte. Deshalb hatte sein Vater die Städte Bregenz und Klagenfurt und Wien und Innsbruck genannt. Das waren österreichische Städte. Das war nicht so gefährlich, die Städte so zu nennen. Lieber spielte Noah aber Schach mit seinem Vater als deutsches Kaufmannstalent. Er saß mit seinem Vater in der Stube. Sie schrieben sich die einzelnen Züge auf. Springer F3, Springer F6, D2, D4, D7, D5 und immer so weiter. Sein Vater legte eine Tafel Schokolade auf den Tisch. Die teilten sie sich. Draußen schneite es, deshalb war alles so still. Der Apfelbaum war verschneit und die Vögel pickten die Körner aus dem Vogelhäuschen. Darauf achtete sein Vater immer, dass die Vögel ihre Körner bekamen. Die Zweige waren weiß, wie mit weißen Schatten versehen. In der Stube war es schön warm. Die Heizung knackte. Sie mussten nicht mehr in der Stube heizen, weil sie eine Zentralheizung eingebaut hatten. Das Heizen war jetzt bequemer. Dame E4, Schach. Manchmal gewann er gegen seinen Vater, aber das Gewinnen war nicht das Wichtigste beim Schach. Auf ein schönes Spiel kam es an. Du willst doch nicht werden wie dein Bruder und die Schachfiguren umwerfen, wenn du verloren hast. Läufer E2, das hast du gesehen, du machst Fortschritte. War es nicht schön, hier zu sitzen, ohne Streit? Er durfte im Sessel seiner Mutter sitzen, die in der Veranda saß und strickte. Er konnte sich zurücklehnen und die Arme auf die Lehnen legen. Allzu lange durfte Nu sich nicht wohlfühlen. Dann wurde er übermütig. Dann schlug er über die Stränge. Da wusste er nicht mehr, wo hinten und vorne und wo oben und unten war. Lässt man die Zügel ein bisschen locker, vergisst du dich. Ja, er vergaß sich. Er ahmte die Gesten seines Vaters nach, wie der ein Haar vom Schachbrett pustete. Nu pustete auch über das Schachbrett, obwohl kein Haar mehr da lag. Sein Vater fühlte sich veralbert. Nu grinste. »Geht es dir zu gut?« Es ging ihm zu gut. Er knallte sich in den Sessel rein, als wäre es sein Sessel. Er tobte rum. Er lief nur zum Spaß die Treppe hoch, die Treppe runter, die Treppe hoch, die Treppe runter. Nur zum Spaß. Gehen Sie mit dir durch. Er stapelte das Holz zu einer Banze und pfiff dabei. Es war nicht nötig, das Holz zu stapeln, weil es aus dem Stall ohnehin in den Keller gebracht wurde. Was hast du dir da wieder einfallen lassen? Aber das Holz soll doch ordentlich liegen, antwortete er. Im Keller soll es ordentlich liegen, weil da wenig Platz ist, aber doch nicht im Stall. Du tust so, als wärst du neu hier. Ich bin neu hier. Ich bin hier noch nie gewesen. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Also das Holz im Stall musste nicht gestapelt werden. Im Keller musste das Holz gestapelt werden. Das Holz im Keller zu stapeln, hatte er keine Lust. Bitte staple das Holz im Stall, wenn du nichts Besseres zu tun hast. Zu seiner Mutter sagte sein Vater, dein Herr Sohn dreht durch. Nu schmierte seinen Eltern das Abendbrot. Er schnitt Brot ab, beschmierte die Stullen, legte Wurst und Tomatenscheiben darauf, zerschnitt das Brot, legte es in Mustern auf die Teller und servierte es seinen Eltern. Sie freuten sich. »Ich werde einmal als Kellner arbeiten«, sagte Nu und verbeugte sich, leicht verlegen zwar, aber das weiße Handtuch korrekt über den Arm gelegt. »Kellner oder Briefträger oder Waldarbeiter. Dann kann ich so dicke Zigarren rauchen wie Herr Krosche.« Herr Krosche kam jeden Abend mit der Axt auf dem Rücken aus dem Wald, eine Zigarre paffend. »Du wirst dich umgucken, Waldarbeiter, hast du eine Ahnung, was das für eine schwere Arbeit ist?« »Schwere Arbeit? Habe ich gern«, behauptete Nu. Dabei achtete er kaum auf etwas anderes so sorgfältig wie darauf, sich nicht schmutzig zu machen. Er kam nach Hause, wusch sich die Hände, ging in sein Zimmer, wusch sich die Hände, ging in die Küche, wusch sich die Hände. »Hast du einen Waschfimmel?« »Meine Hände kleben so«, behauptete er. Der Füller kleckste, die Tischplatte war voll Staub, die Türklinken klebten. »Mach lieber dein Zimmer sauber, da liegt der Staub schon Meter hoch. Ausgefegt hast du heute früh auch nicht.« »Ausgefegt habe ich.« »Dann hast du nicht Staub gewischt.« »Staub gewischt habe ich auch. Erzähl doch nicht, ich sehe das doch.« Er hatte weder ausgefegt noch Staub gewischt, sondern nur mit dem Handfeger die Krümel unter den Schrank gekehrt. Sein neuester Flips war, dass er auf dem Fußboden schlief, lediglich mit einer Decke unter dem Körper. »Du holst dir den Tod weg, das geht kräftig auf die Nieren.« Vielleicht lag auf Orten ein Fluch. Auf Orten und auf Menschen. Hatte nicht die Alte seinen Vater auf der Treppe angeschrien, »Du hast den Teufel im Leib?« Vielleicht war sein Vater der Teufel. Und die Urlauberin, die sich im Elendstal den Berg heruntergestürzt hatte. Im Elendstal. Zog das Wort nicht schon das Elend an sich? Und ihr Dorf erst. Ihr Dorf hieß Elend. Jedes Mal, wenn er in Büchern oder in der Zeitung das Wort Elend las, sah er es schon einige Zeilen vorher. Elend. Hier waren sie wieder gemeint. Einmal hatte er sich die Bücher seines Vaters angesehen, da standen drei Bände, die Elenden. Er dachte, das wäre so etwas wie die Ortschronik. Jemand hatte beschrieben, wo sie herkam und wie der Ort besiedelt worden war. In der Schule sagten sie auch, das ist ein Elender. Elender spielten gegen Schirker Fußball. In der Gegend von Schirke und Elend waren Faust und Mephisto auf dem Besenstiele geflogen. Die alte Baubo kommt allein, sie reitet auf einem Mutterschwein. Dieser Satz gefiel ihm am besten. Und die langen Felsennasen, wie sie schnarchen, wie sie blasen. Die Schnarcherklippe stand nicht weit über ihrem Haus. Auf der Schnarcherklippe drehte sich die Kompassnadel, weil der Granit so eisenhaltig war. Er wusste inzwischen, dass das Wort Elend nicht von dem Elend kam, obwohl man das glauben konnte, weil das Nachbardorf Sorge hieß. Elend hieß früher Elende. Das war altes Deutsch und hieß in der Fremde. Im Ausland. Die Mönche, die von der anderen Seite des Gebirges aus nach Rom gepilgert waren und hier zum ersten Mal nächtigten, hatten diesen Ort so genannt. Ein Dorf, das Elend hieß, aber eigentlich im Ausland, so dass jeder, der hier wohnte, im Elend und im Ausland lebte. Ein Elender war ein Fremdling und ein Fremdling war ein Elender. In der Kreisstadt, wenn man da eine Fahrkarte kaufte, musste man sagen, einmal Elend bitte. Und im Ferienlager wurde er gefragt, wo er eigentlich herkam. Aus Elend, antwortete er. Da lachten alle. Aber eigentlich fiel es nur selten jemandem auf, welche Bedeutung dieser Name hatte.